Aber Zions Erfolg ist ein unbestreitbarer und nachhaltiger geblieben. Denn nicht nur, dass ein durch Generationen deutscher Verlag dauernd dem deutschen Geistesleben entfremdet wurde, dass ein Zion missliebiger und gefährlicher Geist durch dies Einkreisungsmanöver in Wirkung und Entfaltung gehemmt blieb, wurde auch deutsches Kapital zur Propagierung jüdischer Geistigkeit missbraucht und Zion hat so oder so seine geheimen Absichten erreicht. Entweder ein deutsches Unternehmen gründlich verjudet oder aber es doch auf das Empfindlichste geschädigt, lebensunfähig gemacht oder gar ruiniert zu haben. Man sieht, wie immer die Dinge sich entwickeln mögen, das Hauptziel der Vernichtung deutscher Macht und deutschen Geistes wird allenthalben erreicht. Heute aber fristet jener Verlag ein farb- und strukturloses Dasein im Dienste harmloser und zahmer künstlerischer Veröffentlichungen, beschwert und belastet mit Tausenden von aufs schönste Papier gedruckten Belanglosigkeiten, Verschrobenheiten und Niederträchtigkeiten und dazu verurteilt, im deutschen Verlagsleben nicht mehr ernst genommen zu werden. So endigte und endigt ein kapitalkräftiges, gut deutsches Unternehmen dank Zions Invasion und Usurpation. Hier wird es wohl auch am Platze sein, zum Verständnisse für die Ohnmacht, Ratlosigkeit und klägliche Impotenz, wie sie in deutschen Kreisen für alle geistigen Fragen die Regel ist, von den Schwierigkeiten im deutsch-österreichischen Verlagsleben einiges zu erzählen. Als jener Strache Verlag für die deutsche Sache verloren gegangen war, da war es dem Verfasser sofort klar geworden, dass es für die Deutschen in Österreich von der allergrößten Wichtigkeit wäre, nunmehr einen ehrlich deutsch gerichteten Verlag ins Leben zu rufen, der alles, was Deutsch-Österreich an eigener deutscher Geistigkeit besitzt, in sich vereinigen sollte. Das tragisch Aussichtslose jeglicher derartiger Bestrebungen könnte durch nichts klarer zutage treten als durch den Abdruck jenes Aufrufes, mit dem der Verfasser für diesen Plan im deutschen Lager zu werben sich vergeblich bemüht hatte, sowie durch die Schilderung der Umstände, unter welchen die ganze Angelegenheit, wie schon so viele für das Deutschtum unternommene Versuche, kläglich scheiterte. Dies aber war der Aufruf, mit welchem nach Begründung des Verlages an die deutschen und deutsch-österreichischen Sortimentbuchhändler hätte herangetreten werden sollen. An die Buchhändler Deutschlands und Deutsch-Österreichs. Ein neuer Verlag in Wien. Ein ironisch ungläubiges Schmunzeln geht wohl über die Züge der meisten, die diese vermessene Ankündigung lesen. Und wir, die wir es wagen, den lang gehegten Lieblingsplan eines unabhängigen deutschen Geisteszentrums in Wien zu verwirklichen, wir kennen die Einwände und Bedenklichkeiten selber am besten, die gegen unser Unternehmen sich erheben werden und sind uns voll und ganz des ungeheuren und, sagen wir es offen heraus, berechtigten Misstrauens bewusst, das im Reich gegen jedes österreichische Unternehmen bislang geherrscht hat. Und so wollen wir denn selber im Folgenden schildern, wie bis zum heutigen Tag die zahlreichen österreichischen Verlagshäuser entstanden und wieder verschwunden sind, was die Motive ihrer Entstehung, die Ursachen ihres frühen Verfalles gewesen und was mithin wir klar bewusst zu meiden und zu verhindern trachten werden. Wie aber entsteht für gewöhnlich solch ein österreichisches Verlagsunternehmen? Entweder ist es eine Gruppe von unbefriedigten, aber erfolgssüchtigen Schriftstellern, die mit ihren Werke im Reich abgewiesen wurden und nun einiges Geld zusammenbetteln und ihren hoffnungsfreudigen Geldgebern Ansehen, Erfolg und Gewinn versprechen, nun aber ohne jede sichere Fundierung ein paar Bücher herausgeben, bei der Presse um Protektion und Hilfe werben, zu welchem Zwecke denn auch der Verlag die Bücher etlicher unter dieser Bedingung hilfsbereiter Journalisten veröffentlicht. Diese stellen in treulichem Wechselbetriebe einige gute Kritiken bei, worauf dann der Verlag nach einigen Jahren eines kümmerlich befristeten Daseins von den unwilligen, sich geprellt fühlenden Geldgebern liquidiert wird. Denn kein großer Gedanke, keine eindeutige Richtlinie in der Veröffentlichung, kein eiserner Wille konnte solches Unternehmen am Leben erhalten. Oder aber irgendein Mann von gesellschaftlichem Ehrgeiz und der Sucht, sich hervorzutun, meint, wenn er die Schriftsteller seiner bekannten Kreise zu einem Verlage zusammenschließe und zu diesem Zwecke eine größere Summe daran setze, er könne so einen Verlag begründen. Schriftsteller von Namen werden nun drangsaliert und übergeben herablassend die ihrem minderwertigen und anderwärts nicht zur Verwendung gekommenen Werke dem neuen Verlage. So erscheinen denn auf diese Weise ein bis zwei Jahre etliche Bücher, die etwa von dem Bekanntenkreise der Beteiligten, aber sonst wohl wenig beachtet werden, und wenn der erst so zuversichtliche, bald aber enttäuschte und verärgerte Geldgeber sein Kapital erfolglos schrumpfen sieht, dann hat auch solches Unternehmen aufgehört zu bestehen. In allen diesen und ähnlichen Fällen werden zwei gewichtige Punkte außer Acht gelassen: das geistige Ziel und die geschäftliche Tüchtigkeit. Und so kann man es dem deutschen Buchhandel kaum verargen, wenn er derartigen Neubegründungen aus Deutsch-Österreich keinerlei Beachtung schenkt. Um vorerst das äußerlich, aber so unendlich wichtige geschäftliche Moment zu besprechen, so wollen wir gleich hier betonen, dass der neu gegründete Ostmark Verlag durchwegs reichsdeutsche und im Verlagswesen wohlbewanderte Hilfskräfte gewonnen hat. In Herrn Hans Strohhofer haben wir einen künstlerischen Leiter und Beaufsichtiger von Druck, Einband und Ausstattung gewonnen, der uns befähigen wird, mustergültige Bücher herauszubringen. In der klaren Einsicht endlich, dass nur durch eiserne Ausdauer und durch eine aller Hindernisse spottende Zähigkeit, das erwähnte Misstrauen, die ungeheuerlichen Schwierigkeiten jedes neuen Unternehmens besiegt werden können, hat sich der Ostmark Verlag ein genügend großes Kapital zu sichern gewusst, die schwersten Anfangszeiten unentwegt durchzuhalten. Das alles sind hochwichtige Grundbedingungen für das buchhändlerische Gelingen, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist und bleibt, dass wir mit dem Ostmark Verlage wollen, was uns veranlasst, ja genötigt hat, die schier unübersehbare Fülle von Verlagsunternehmen noch um dieses eine zu vermehren. Das aber sei im Folgenden kurz dargelegt. Es wird wohl nicht nötig sein, dem Eingeweihten erst ein langes und breites über das Unheil unseres heutigen geistigen Lebens zu erzählen. Derjenige, dem die trostlose Herabentwicklung unseres Schrifttums seit den Zeiten unserer Großen in Weimar vor Augen steht, weiß nur allzu gut, dass durch die Herrschaft von Kapital und Presse unser deutsches Schrifttum derart gewandelt und verzerrt ward, dass keiner jener Großen, würde er plötzlich in unsere verruchte Zeit hineingestellt, sich in diesem Wirrwarr des geschäftigen Tagesbetriebes, der augenzwinkernden Gegenseitigkeiten, der rastlosen Konkurrenz zurechtfände. Ratlosigkeit, entrüstetes Staunen, Verzweiflung und stolzes Verzichten wäre die einzige mögliche Antwort auf unser heutiges Geistesleben. Uns aber schwebt es vor, eine Heimstätte wahren, lebendigen deutschen Geistes zu schaffen, derart unabhängig von der Macht der Presse, den sogenannten Strömungen der modernen Literatur, den organisierten und alles Lebendige desorganisierenden Cliquen, den geistigen Machern und Maklern, dass die rein und aus innerem Drange Schaffende hier eine dauernde und wohlbehütete Heimstätte fände. Wir wissen es sehr genau –